Text 21. Sogar am Erdbeben waren wir Juden schuld. Antisemitismus in Mexiko. Ein Interview mit Esther Chabot für Radio Kontext 21. Eine Sendung von Mary Kreuzer. Die Soziologin Esther Chabot unterrichtet an verschiedenen mexikanischen Universitäten und Privateinrichtungen internationale Politik mit Schwerpunkt Nahe Osten und Judaistik. Sie ist Autorin mehrerer Bücher und Kolumnistin der Tageszeitung Excelsior. Seit über 30 Jahren beschäftigt sie sich mit Antisemitismus. Das Interview entstand Anfang April 2003 in Mexico City, als der Krieg der Alliierten für die Befreiung des Irak vom faschistischen Ba'ath-Regime Saddam Husseins noch im Gange war. Die mexikanische Friedensbewegung jedoch wusste von Anfang an, auf welcher Seite sie kämpfen wollte. Auf der ihrer Regierung, auf jeden Fall gegen die USA. Bei einer der unzähligen Antikriegsdemonstrationen und Kundgebungen vor der US-Botschaft erklärte etwa die guatemaltekische Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú am 15. Februar 2003 allen Ernstes, nach dem Irak könnte Chiapas mit seinen Ölvorräten das Ziel von US geschossen sein. Währenddessen bewarfen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Botschaftswände unter Stop Baby Hitler rufen mit roten Farbbeuteln. Andere, trotz der Hitze in solidarischen Intifada-Accessoires gewickelt, applaudierten. Es una guerra muy impopular en México. Ha habido manifestaciones frecuentes ante la Embajada de Estados Unidos con cierto grado de agresión directa, como pedradas o quema de banderas y graffiti, en donde se manifiesta la oposición a la guerra. Der Krieg erfreut sich in Mexiko keiner großen Beliebtheit. Es kam bereits wiederholt zu Antikriegsdemonstrationen und Kundgebungen vor der US-Botschaft mit einem gewissen Aggressionspotenzial, wie etwa Steine schmeißen, Abfackeln von US-Fahnen, Sprühen von Graffitis und so weiter. Die Gründe für den weit verbreiteten Anti-Amerikanismus sieht Esther Chabot in verschiedenen Aspekten der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern. In Mexiko existe una tradición fuerte de sentimiento anti-norteamericano, que se explica por factores históricos y geográficos. El hecho de que México sea el vecino o vecino de los Estados Unidos. In Mexiko existiert ein stark ausgeprägtes antiamerikanisches Ressentiment, welches mit historischen und geografischen Argumenten erklärt werden kann. Als Nachbarland der USA ereigneten sich in Mexiko eine Reihe von Geschehnissen, welche dieses Land als unverschämt erscheinen lassen, als egoistisch, als Großmacht, die nur auf eigene Vorteile bedacht ist. Und schwächere Länder, in diesem Fall die Nachbarn, überrumpelt. Antiamerikanische Gefühle haben somit innerhalb verschiedener Sektoren der mexikanischen Gesellschaften Wurzeln geschlagen. Man vergisst nicht so schnell, dass die USA Mexiko im 19. Jahrhundert einen Großteil des Staatsgebietes abnahm, dass sie mit ihrem Heer im selben Jahrhundert in Mexiko intervenierten, dass sie auch während der mexikanischen Revolution eine gewisse Rolle spielten, etwa beim Putsch, als Madero ermordet wurde. Zusammenfassend kann man sagen, überwiegt das Gefühl, dass der Austausch zwischen beiden Ländern ein Ungleicher ist. Die Großmacht der USA im Gegensatz zur relativen Schwäche Mexikos. Entonces hay siempre este resentimiento, que curiosamente se mezcla con una admiración en ciertos niveles hacia la sociedad norteamericana por sus logros, por su riqueza, por su disciplina. En general hay muchísimos productos culturales norteamericanos que circulan en México. se oye mucha música norteamericana, se ve mucho cine norteamericano, mucha gente de México viaja a los Estados Unidos para turismo, para compras, y hay un intercambio poblacional también que es muy fuerte, de trabajadores mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos en busca de trabajo. Also gibt es ständig dieses Ressentiment, das sich interessanterweise auch mit der Bewunderung der nordamerikanischen Gesellschaft und deren Erfolg, Reichtum und Disziplin vermischt. Im kulturellen Bereich gibt es hier eine große Menge an US-Produkten. Man hört viel nordamerikanische Musik, man reist gerne als Tourist in die USA oder um zu shoppen. Weiters kommt es auch zu großen Migrationswellen Richtung Norden. Mexikanerinnen und Mexikaner wandern auf der Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedingungen aus. Ungefähr 18 Millionen Mexikaner leben in den USA. Einige davon legal, andere mit ungeregeltem Aufenthalt. So entsteht eine paradoxe Situation mit einerseits sehr stark anti-amerikanischen Ressentiments im kulturellen Bereich und im Kontext eines gewissen Geschichtsbewusstseins, man kann sogar von Wut sprechen, die sich aus dem großen Unterschied zwischen den beiden Ländern nährt, andererseits mit wechselseitigen Beziehungen durch Abhängigkeiten, Austausch, Migrantinnen und so weiter, was die USA für Mexiko extrem wichtig macht. Por otro lado, pues hay también una relación de codependencia, de intercambios, de población compartida, que hace que los Estados Unidos sean también muy importantes para México. Entonces se dan estas dos matices en la relación. Vila mama dor trivenci edim vila zakadalem talinole malinole malinole gemule deja vidja ludo mlado kravna ludo zele belec kalinole malinole malinole gerginole. De manera casi espontánea y automática, en la población mexicana hay una identificación de los Estados Unidos como país, como gobierno, como sociedad, y el Estado de Israel, como si ambos países formaran parte de una mancuerna o de una asociación que intenta conseguir ciertas ventajas políticas a nivel internacional. Oft bin ich mit der spontanen und ständigen Reaktion breiter Teile der mexikanischen Bevölkerung bezüglich der Identifizierung der USA als Regierung, Land oder Gesellschaft mit dem israelischen Staat konfrontiert. Es scheint so, als wären diese beiden Länder eine Art von Bündel oder Verein, der auf internationaler Ebene politische Vorteile erhascht. Somit wird Israels Position im israelisch-palästinensischen und gesamtarabischen Konflikt ständig disqualifiziert oder verurteilt. Dies geschieht meist in Unkenntnis dieser Konflikte, der historischen Wurzeln, der Konsequenzen und so weiter. Denn die meisten Mexikanerinnen und Mexikaner haben keine Ahnung über die Entstehung Israels und die konfliktiven Wurzeln der Region. Man analysiert also ohne Kenntnis über historische Fakten und benutzt hierfür ein verkürzendes Schema, in dem man sich ansieht, wer von den USA unterstützt oder beschützt wird, und damit ist klar, wer der Bösewicht ist und wer im offiziellen Diskurs als Opfer erscheint. Nach diesem Muster sind die Palästinenser in erster Linie Opfer, zuerst von Israel und dann von den USA. Im Verein hätten beide ständig intrigiert und erfolgreich einen unabhängigen palästinensischen Staat verhindert. In diesem vereinfachten Schema des Konflikts, das die meisten Mexikaner anwenden, erscheint Israel ausschließlich als treuer Alliierter und beschützt von den USA. All das führt in Krisenzeiten wie der jetzigen zu scharfen kritischen Tönen gegenüber Israel, das abgelehnt und gehasst wird. Es tauchen nun vermehrt anti-israelische Graffitis, etwa auf Universitäten, auf. Neben US-amerikanischen werden auch israelische Fahnen verbrannt, oder der Davidstern verzerrt und als Hakenkreuz dargestellt, mit der Absicht, den Zionismus und den israelischen Staat mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen, Israel als faschistischen, repressiven, intoleranten und rassistischen Staat zu definieren. der sich weigert, die Rechte der Palästinenser zu akzeptieren. Ab diesem Punkt ist der Schritt zum Antisemitismus getan. Die meisten Mexikaner können nicht einmal zwischen Jüdinnen und Juden einerseits und Israelis andererseits unterscheiden. Zusätzlich ist Mexiko ein vorwiegend katholisches Land mit einer langen Tradition von Vorurteilen und Stigmatisierungen gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Israel wird innerhalb dieser Tradition abgelehnt und diabolisiert. Dieser Anti-Israelismus, Antizionismus und Kritik am Staat Israel und dessen Regierung finden nicht selten Ausdruck in Graffitis, Zeitungsartikeln oder Radiosendungen, die eine US-jüdische Weltverschwörung herbeifantasieren. Oft wird Israel einfach durch die Juden ausgewechselt. Diese Situation führt in Mexiko dazu, dass die jüdischen Einrichtungen und Institutionen ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken mussten, etwa vor Synagogen. Denn in diesen Krisenzeiten passiert es oft, dass nicht nur Graffitis geschmiert werden, sondern auch Anrufe mit Bombendrohungen in jüdischen Einrichtungen eintreffen. Die jüdische Gemeinde wird zurzeit als Teil des kriegerischen Unternehmens im Irak wahrgenommen und stellt somit das Weiße der Zielscheibe vieler Antikriegsproteste, Aggressionen und Beleidigungen dar. Hablar de la conspiración judeo-norteamericana, ¿sí? O sea, ya no utilizando el término Israel, sino el término judío. Y pues el resultado es que, por ejemplo, en México, en muchas de las instituciones judías que hay dentro de esta ciudad, se tienen que tomar medidas extremas de seguridad, por ejemplo, a la entrada de las sinagogas, por ejemplo, en las escuelas judías, porque, bueno, no digo con mucha frecuencia, pero en momentos de crisis como estas, es común que haya a veces pintas, graffiti afuera de estos lugares, o que haya en ocasiones incluso llamadas telefónicas en donde se avise que hay una bomba en un lugar de la comunidad judía. A los judíos en estos momentos se les está constantemente calificando como parte de esta empresa de la guerra contra Irak y en ese sentido pues forman parte del blanco a donde hay que dirigir las protestas o los insultos o las agresiones, etcétera. Auf die Frage, ob in diesem Sinne die anti-amerikanische Ideologie der antisemitischen Ideologie nahestehe, antwortet Esther Chabot, dass beides Teil einer Gleichung sei. Ser anti-norteamericano casi significa por definición ser antisionista. Y una vez que se es antisionista, el paso a ser antisemita, no digo que se dé siempre, pero se da con mucha frecuencia, porque dentro de la poca claridad que hay en relación a estos conceptos de que es sionismo. Anti-Nordamerikaner zu sein bedeutet fast per Definition Antizionist zu sein. Und bist du erstmal Antizionist, ist der Schritt zum Antisemit nicht immer, aber doch in den meisten Fällen, fast automatisch getan. Denn innerhalb dieser Unkenntnis über Zionismus, Israel, über die Juden, die in der ganzen Welt leben und so weiter, scheint es keine Grenzen für Definitionen zu geben. Alles wird als Teil einer Einheit imaginiert, die reaktionär ist, die Palästinenser unterdrückt, die ununterbrochen einen Teil der arabischen Bevölkerung reprimiert, welche ausschließlich als Opfer wahrgenommen werden und im krassen Gegensatz zum israelischen Staat positioniert werden, der wiederum als übermächtig, als militärisch aufgerüstet und unter US-Schutz stehe. Acerca de las dimensiones del Estado de Israel o cómo es que se ubica en el mapa, etc., no tienen por lo general idea. O sea, es tanta la centralidad que Israel tiene en los medios de comunicación y tanto lo que se habla acerca de su rol desestabilizador en el Medio Oriente que cualquiera pensaría que se trata de un país gigantesco con una población enorme, etc. Y por lo general la gente ni siquiera conoce los datos de qué es el Estado de Israel, cuál es su población, ni cuáles han sido todas las matices dentro de lo que fue el proceso de paz y de la ruptura de ese proceso de paz. ¿Sí? Es ist in diesem Zusammenhang interessant, Durchschnittsmexikanerinnen zu fragen, wo dieses Land Israel geografisch liegt. In den meisten Fällen wird man darauf keine richtige Antwort erhalten. Israel nimmt jedoch in den Medien überdurchschnittlich viel Platz ein. Es wird ständig über seine destabilisierende Rolle im Nahen Osten berichtet. Man müsste meinen, Israel sei ein riesengroßes Land mit einer dementsprechend großen Bevölkerung. Die meisten haben jedoch keine blasse Ahnung über das Thema, wie groß das Land eigentlich ist, wie viele Einwohnerinnen es hat, welche Problematiken in der Region existieren, über den Friedensprozess und das Ende desselben. In Mexiko kam es während Krisenzeiten immer wieder zu antisemitischen Ausfällen gegen die jüdische Gemeinschaft im Land. Zwar, so Esther Chabot, sei der Antisemitismus in Mexiko nicht mit dem historischen noch mit dem aktuellen Antisemitismus in Europa vergleichbar. Es kam also auch im Gegensatz zu Argentinien noch zu keinen gröberen physischen Übergriffen, die zur Ermordung von mexikanischen Juden und Jüdinnen führten. Jedoch äußere sich das Phänomen eher in der Art der Medienberichterstattung, des sozialen Umgangs, der Form und Inhalt von Äußerungen über Israel, den Zionismus oder die Juden. Juden raus aus Mexiko, musste sie sich jedoch, vor allem auf der Universität bei PLO-Veranstaltungen, bereits des Öfteren anhören. En cuanto a actos agresivos así directos, está esto que ya había yo mencionado, de que ha habido en ciertas épocas profanaciones de tumbas en cementerios judíos, hay, sigue habiendo en la actualidad graffiti afuera de instituciones o de sinagogas o lugares que se sabe que son frecuentados por judíos, que por ejemplo en universidades también. Sehr wohl ist es in Krisenzeiten immer wieder zu Friedhofsschändungen gekommen. Wiederholt werden Graffitis auf Synagogen geschmiert oder an Orte, die von Jüdinnen und Juden frequentiert werden. Wenn auf der Universität, etwa der staatlichen UNAM oder der UAM, Vorträge, zum Beispiel vom PLO-Vertreter, stattfinden, kommt es meistens zu sehr enthusiastischen Reaktionen seitens der Studierenden und des Lehrkörpers. A este tipo de personas y de discurso, y dentro de toda esta dinámica aparecen mucho las consignas judíos fuera de Palestina, judíos fuera de México, o sea, como que pasan del asunto de Palestina a los judíos mexicanos de manera casi automática. Nicht selten werden Parolen wie Juden raus aus Palästina und Juden raus aus Mexiko skandiert. Fast automatisch wird ein Zusammenhang zwischen dem israelisch-palästinensischen Konflikt und den mexikanischen Juden hergestellt. Ich glaube, die meiste Parte der Krisen hat mit dem, was in den Medien Orient und mit Israel passiert. Sin embargo, in einigen Momenten propios der Historie mexicana, in denen auch habido Krisen, de nuevo, como que los judíos, por ser un grupo muy localizable y muy diferenciado en relación al resto de la población y con toda el background que existe en relación a ellos, resulta también de nuevo un chivo expiatorio muy a la mano. Lo que yo te había comentado en nuestro encuentro pasado es que cuando sucedió el terremoto en el año del 85, se cayeron muchos edificios en la Ciudad de México y murió mucha gente. Muchos de los edificios que se cayeron, viele dieser Krisen bezogen sich in irgendeiner Form auf Vorgänge rund Israel und den Nahen Osten, aber nicht alle. Einige fanden im mexikanischen Kontext statt und wieder waren es die Juden, die als leicht zu identifizierende Bevölkerungsgruppe mit dem gesamten Background als Sündenbock dienten. Im Zuge des Erdbebens in Mexico City von 1985 starben Tausende von Menschen unter den Trümmern von einstürzenden Gebäuden. Einige wenige waren auch Textilgeschäfte jüdischer Besitzer. Zwei Wochen später erschienen in der hiesigen Presse und anderen Medien in einer Art Kampagne antisemitische Artikel und Aussagen, die die Schuldigen ausmachten. Die geldgierigen Juden, die zu geizig waren, erdbebensichere Gebäude für ihre ausgebeuteten Näherinnen zu bauen, waren also an Desaster schuld. Y entonces el tema de las costureras muertas durante el terremoto se convirtió prácticamente en el tema central alrededor de la tragedia del terremoto, con una proliferación en los periódicos y en los medios de todas las culpas que los judíos habían tenido en esta situación de que hubieran muerto tantas costureras, ¿sí? Murió mucha gente más aparte de costureras, se cayeron muchos otros edificios más en donde que no eran propiedades de judíos y en donde había situaciones exactamente iguales o similares o parecidas, y sin embargo como que la posibilidad de encontrar un culpable especial de muchas de las muertes, en este caso o los empresarios judíos o algún ingeniero o constructor judío que había construido alguno o algunos de los edificios, pasó a ser el, como que el titular de la prensa, ¿sí? Y esto obviamente desembocó en esto que te digo, o sea, pintas en donde se insultaba a los judíos, amenazas hacia instituciones judías, o sea, todo el mismo cuadro que normalmente se da en las crisis. En ganz Mexiko verstreut leben nur 40.000 Jüdinnen und Juden der verschiedensten sozialen Schichten. Die Hälfte davon sind unter 18. Mexico City hat eine Einwohnerzahl von etwa 20 Millionen. Rechnet man den Estado dazu, sind es mittlerweile etwa 40 Millionen. Den Rest kann man sich ausrechnen. Die beschriebene antisemitische und antizionistische Umgebung ist auch für die jüdischen Studentinnen und Studenten ein Problem. Sie kommen vom relativ geschützten Raum jüdischer Schulen direkt auf die nationalen Universitäten. Dieser Schritt kann traumatische Erlebnisse zur Folge haben und persönliche Krisen auslösen. Entonces, su paso a las universidades nacionales es un paso que a veces puede ser traumático si les toca vivir este tipo de periodos de crisis, porque de haber estado en un ambiente relativamente cerrado y protegido, al entrar en contacto con la sociedad mayoritaria no judía y que se encuentra con este tipo de agresiones, pues resulta que muchos de ellos se sienten a veces muy indefensos para poder argumentar o para poder contrarrestar estos discursos. Claro que depende a veces del grado de información que cada uno de estos alumnos traiga consigo. Die plötzliche Konfrontation mit der aggressiven antisemitischen Haltung der Mehrheitsbevölkerung ist ein Schock für viele Studentinnen und Studenten, die manchmal, je nach Bildungsgrad, noch nicht über genügend Argumente verfügen, um diese Diskurse zu entkräften. Manche haben durch einen gewissen Familienhintergrund oder persönlichem Interesse sehr wohl das nötige Wissen, um den Anfeindungen entschieden entgegenzutreten. Aber andere fühlen sich wehrlos und verarbeiten diesen emotionalen Schock auf verschiedene Art und Weise. Einige entscheiden sich dazu, sich zu informieren und rüsten sich mit argumentativen Waffen aus, um den Druck standhalten zu können. Andere gehen in die innere Emigration und vermeiden die ständigen Verletzungen dadurch, dass sie auf das Thema einfach nicht mehr einsteigen. Und dann gibt es natürlich auch extreme Fälle, in denen junge Menschen sozusagen desertieren, die Universität verlassen, um sich in geschütztere, ruhigere Orte zu begeben. Und dann sind da auch noch jene Studenten und Studentinnen, die die extrem kritischen und oft antisemitischen Argumente ihres Freundeskreises und ihrer Professoren übernehmen, die sich mit ihrer Umgebung emotional identifizieren und einen fast pathologischen Prozess durchmachen, der sich in Selbsthass und der Ablehnung ihrer selbst äußert. Man will kein Jude sein, will nicht mehr mit Israel identifiziert werden, um der Mehrheitsbevölkerung anzugehören, um nicht ausgegrenzt und um endlich akzeptiert zu werden, wechseln sie die Fronten und werden zu den hitzigsten Kritikern Israels und des Judaismus. Diesen Vorgang kennen wir auch von den 70er Jahren, als jüdische Studentinnen und Studenten, die sich politisch-ideologisch der Linken, wo jedoch Israel und der Zionismus als negativ und fast schon als obszön galten, zugehörig fühlten und ihre jüdischen Bindungen aufgeben mussten, um sich in die linken Strukturen integrieren zu können. Y que por lo tanto, al ver que dentro de la izquierda siempre la evaluación de Israel era negativa y del sionismo como algo casi casi obsceno, entonces ellos asumen esas posturas también y como quien dice, pues traspasan una frontera y se tratan de integrar en ese tipo de núcleos, abandonando sus núcleos judíos de nacimiento. Malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malinole, malin Bezüglich der Linken und deren ausgeprägten Antizionismus wollten wir wissen, ob es denn in Mexiko Gruppen oder linke Zusammenhänge gäbe, die in Bezug auf Israel in irgendeiner Form sensibilisiert seien. Antes del 67 era mucho más frecuente encontrar gente de la izquierda mexicana que tenía simpatías por el Estado de Israel. Bueno, todavía no ocurría la guerra del 67 donde Israel conquista los territorios que conquistó y porque también hasta antes del 67 pues la Unión Soviética en aquel entonces y el mundo comunista. Die Situation hat sich im Laufe der Zeit verändert. Vor dem 67er Krieg gab es in der Linken noch Menschen, die eine gewisse Sympathie für Israel zeigten. Israel hatte die Gebiete noch nicht erobert und die Sowjetunion und der sowjetische Block pflegten noch Beziehungen mit Israel. 1948 hatten ja gerade diese Länder Israels Entstehung begrüßt und geholfen, den Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen. Dies führte in den 50er und 60er Jahren dazu, dass es durchaus linke Gruppen gab, die sich positiv auf Israel bezogen. Als nach 1967 die Sowjetunion und die meisten kommunistischen Länder, mit Ausnahme Rumäniens, die Beziehungen zu Israel abbrachen, war das für die mexikanische Linke, deren ideologischer Bezugspunkt die Sowjetunion war, klar, wer das Böse verkörperte. Soviel ich weiß, war es nach 1967 die Sowjetunion, in der am meisten antizionistische und antisemitische Literatur veröffentlicht wurde. So begann dieses Material auch in linken Kreisen Lateinamerikas und Europas zu zirkulieren und führte in Mexiko dazu, dass die Intellektuellen eine antizionistische Haltung einnahmen. Es gab jedoch auch rühmliche Ausnahmen von einigen Persönlichkeiten, deren kritischer Geist und intellektuellen Fähigkeiten sie zu tiefergehenden Analysen, ausgewogenen Meinungen und zur Ablehnung des Schwarz-Weiß-Denkens führte. Oft hatten sich diese Menschen Kenntnisse über den Nahen Osten angelesen, waren informiert über die Geschichte des Konflikts, etwa durch den Austausch mit israelischen Professoren oder lernten die jüdische Perspektive durch persönliche Bekanntschaften kennen. In den 70er und 80er Jahren hatte der israelische Gewerkschaftsbund Histadrut Repräsentanten in Lateinamerika mit dem Ziel, Kontakt mit den großen Gewerkschaften in Mexiko, etwa der CTM, der Central de Trabajadores Mexicanos, aufzubauen. Dieser Austausch zwischen israelischen und mexikanischen Gewerkschaften führte dazu, dass hierzulande in gewissen kleinen Sektoren ein neues und verändertes Bild von Israel und vom israelisch-palästinensischen Konflikt entstand. Das beschränkte sich jedoch auf einige wenige Vertreterinnen der Linken. Die große linke Mehrheit ist bis heute in den Schemen und Stereotypen des Kalten Kriegs gefangen. Die Parole »Israel ist der Brückenkopf des nordamerikanischen Imperialismus« ist nach wie vor in der Linken vorwiegend und unwidersprochen und erlebt in der Irak-Krise ein Revival. Pero en general, en el resto de los círculos de la izquierda, yo lo que veo es que aún hasta la fecha siguen permaneciendo los mismos esquemas de la época de la Guerra Fría, en donde Israel es calificado, sigue siendo calificado como una punta de lanza del imperialismo norteamericano o del imperialismo occidental. O sea, en general esa era siempre la frase, Israel es la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Y es algo que hasta la fecha, ahorita con lo de la crisis en Irak, pues se revive, se renueva y se vuelve a manejar con los mismos conceptos. Antizionismus und Antisemitismus finden auch immer wieder Platz in der linken und unabhängigen Tageszeitschrift La Jornada. Wir fragen Esther nach der Rolle, die diese größte linke Tageszeitung Lateinamerikas in diesem Zusammenhang spielt. Vila Mama dort Rivenzi, Edim Vila Zakatalen, Talinole, Malinole, Malinole, Gelinole, Deja Vidya Ludom Lado, Kravna Ludo, Zele Belez, Kalinole, Malinole, Malinole, Bueno, yo la verdad quiero decir que leo muy poco La Jornada porque me cuesta trabajo leer La Jornada. O sea, para mí es me afecta mucho porque el tipo de material que publican allí, sobre todo en estos momentos de crisis, es un material que tiene todas estas características de las que ya hablé hace un rato. Ich lese diese Tageszeitung wirklich kaum noch, denn es fällt mir emotional einfach zu schwer. Das Material, das in dieser Zeitung veröffentlicht wird, hat vor allem in Krisenzeiten wie der jetzigen alle Charakteristiken, von denen ich vorhin sprach. O sea, hay una mezcolanza, una revoltura entre Israel, los gobiernos de Israel, el sionismo, las políticas de Sharon y los judíos del mundo y los judíos americanos y Bush, en donde todo aparece como una entidad diabólica que todo ser digno, pensante, defensor de las mejores causas debe de atacar, ¿sí? Para mí es como judía en México, pues me resulta muy doloroso o difícil leer ese tipo de discursos porque obviamente me parecen muy tramposos, muy equivocados, que contribuyen a difundir justamente un racismo, que es el antisemitismo, con la bandera del antirracismo y del progresismo. Entonces como que es muy exasperante ver ese tipo de situaciones en los que supuestamente en defensa de los derechos de víctimas y supuestamente en defensa de principios antirracistas y antidiscriminatorios, se encargan de hacer renacer y difundir uno de los peores racismos que hemos conocido históricamente, que es el antisemitismo, un poco como lo que sucedió en mucho mayores proporciones en Durban, por ejemplo, ¿no? Man vermischt alles. Israel, die israelische Regierung, der Zionismus, Sharon, die Juden auf der ganzen Welt und die amerikanischen Juden, Bush, das kommt alles in einen Topf, um daraus eine diabolische Verschwörung zu konstruieren, die in der Diktion der Jornada jeder denkende, aufrechte, die menschlichen Werte verteidigende Mensch attackieren müsste. Für mich als mexikanische Jüdin ist es sehr schmerzvoll und schwierig, diese Art von Diskurs lesen zu müssen, denn sie verbreiten Lügen und Verdrehungen und helfen dabei, einem Rassismus wie den Antisemitismus zu verbreiten. Und das alles unter der Fahne des Fortschritts und des Antirassismus. Hier wird unter der Fahne der Verteidigung der Rechte von Opfern von angeblich antirassistischen und antidiskriminatorischen Grundsätzen einer der schlimmsten rassistischen Auswüchsen, der Antisemitismus, verbreitet. Man kann dieses Phänomen mit den Vorfällen in Durban vergleichen. Entonces, bueno, a mí me parece que la jornada, sobre todo desde la intifada, de la segunda intifada para acá, en estos dos años y medio, como que ha exacerbado mucho el tono anti-israelí y anti-judío muchas veces de muchos de sus artículos o de sus editoriales. Y bueno, la pena es que es el periódico prácticamente que leen los universitarios en México, en la UNAM, en la UAM, etcétera. Y entonces como que este tipo de esquemas se siguen reproduciendo. Seit der zweiten Intifada ist der antizionistische Diskurs vieler Artikel und Editoriale stark angestiegen. Diese Zeitung wird vor allem von Studenten und Studentinnen und von Akademikerinnen gelesen und somit die Weitertragierung gewisser Schemata gesichert. Wir fragten Esther auch nach den Wurzeln dieses starken Antisemitismus in Mexiko und wie sich dieser im Laufe der Zeit gewandelt habe. Una vez escuché una definición del antisemitismo como de un virus mutante, un virus que va cambiando su apariencia o su construcción para poder persistir. Y yo creo que pues en México, como en el resto del mundo, ha sido muy claro cómo el antisemitismo ha ido cobrando diferentes apariencias y argumentaciones distintas, ¿sí? Hay la base de un antisemitismo de origen religioso en función del papel que los judíos tienen dentro de la génesis del cristianismo y de la figura de Jesús, o sea, los judíos como pueblo deicida que mató a Dios, etcétera, que dentro de un país mayoritariamente católico, pues es algo que estuvo siempre allí, ¿no? pero a esa capa, digamos, como que se le han agregado más capas de acuerdo a los tiempos, ¿sí? En los años 30, por ejemplo, el discurso del nazismo o la interpretación que hacía de los judíos el nazismo llegó también a América, llegó también a México y fue adoptado por ciertos sectores de la población mexicana, en algunos casos sectores populares, en otros casos sectores intelectuales. Ahí, por ejemplo, se daba una situación real de que los judíos en esa época de los años 30 pues eran inmigrantes que muy poco antes acababan de llegar a México, que se dedicaban sobre todo al comercio ambulante. Y entonces sectores organizados de comerciantes, por ejemplo, manifestaban en contra de los judíos porque les hacían una competencia desleal. Ich hörte mal die Definition von Antisemitismus, der mit einem Mutantenvirus verglichen wurde, ständig sein Äußeres und seine Zusammensetzung verändert, um überleben zu können. Zuerst gibt es die Basis eines religiösen Antisemitismus im Zusammenhang mit der Rolle, die den Juden im Christentum rund um die Ermordung von Jesus Christus zugeteilt wurde und welche in einem katholischen Land wie diesem immer präsent ist. Auf diese Grundlage wurden im Laufe der Jahre verschiedene andere Schichten aufgelegt. So übernahmen in den 1930er Jahren einige Sektoren der mexikanischen Gesellschaft aus unterschiedlichen Schichten den rassisch begründeten Antisemitismus, der von den Nazis in ganz Lateinamerika verbreitet wurde. Die jüdische Einwanderung war erst kurz vorher erfolgt und somit war die naheliegendste Betätigung die der fliegenden Händler. Bald folgten Demonstrationen und Kundgebungen nichtjüdischer Händler gegen die angeblich unredliche Konkurrenz. Man konnte dabei auf die importierte Ideologie der Nazis zurückgreifen, welche Juden als Parasiten, gesellschaftszersetzende Elemente, Blutsauger und Ausbeuter bezeichnete. Y eso se mezclaba con la argumentación del discurso oficial nazi, en donde se hablaba de los judíos como parásitos que vienen a descomponer las sociedades, que vienen a chupar la sangre, a explotar, etcétera, etcétera. Entonces hubo grupos como los Camisas Doradas, etcétera, que tuvieron una postura antisemita oficial. En algún momento llegó a haber aquí en México oficialmente organizaciones, una por ejemplo una se llamaba Liga Antichina y Antijudía, que era en contra de la emigración de los chinos y en contra de la emigración de los judíos. Y la mayor parte de los argumentos antijudíos que se tenían en ese tiempo se respaldaban con el discurso del nazismo de los judíos como una raza perjudicial, una raza nociva. En la medida en que pues la guerra, Segunda Guerra Mundial termina y el nazismo es derrotado y toda la teoría de las razas es desacreditada, pierde peso el argumento racial dentro del rechazo o del antagonismo hacia los judíos. Y lo que va a persistir va a ser pues una imagen así del judío como alguien oportunista, acomodaticio, que no se integra a la sociedad nacional, que permanece recluido, cerrado, etcétera, etcétera. Es gründeten sich Gruppen wie etwa die der Camisas Doradas, Goldhemden, mit einem offen und offiziellen antisemitischen Diskurs. Es entstanden legale Vereine wie etwa die Antijüdische und Antichinesische Liga. Die meisten antisemitischen Stereotype, die zu jener Zeit verwendet wurden, waren Anleihen der nationalsozialistischen Rassenlehre, die Juden als rassisch minderwertig betrachteten. Mit dem Niedergang des Nationalsozialismus und der Diskreditierung seiner Lehren verliert auch die Rassentheorie an Bedeutung im antisemitischen Diskurs. Und was bleibt, ist das Bild des opportunistischen, egoistischen Juden, der sich nicht in die nationale Gemeinschaft einfügen will, der unter sich und isoliert bleibt. Vila Mama dort drüben zieh et in Vila Zakatalen, Kalinole, Malinole, Malinole, Gelinole. Deja vidja ludo mlado, kravna ludo zele beles, Kalinole, Malinole, Malinole, Malinole, Gerginole. Digamos, como que todavía el impacto de lo que se descubre después de la guerra en relación a lo que ocurrió con los judíos en Europa, pues hace que muchos de estos sentimientos pues se repriman o se eliminen o se oculten. Y incluso en los primeros años de vida del Estado de Israel, como que se puede decir que hay una especie de admiración por lo que es este proyecto del Estado de Israel, por todos los desafíos que tuvo que superar, hay también algunos proyectos, por ejemplo agrícolas sobre todo, que de Israel intentan traer a México para colaborar en el campo mexicano, y todo esto como que da una cara amable del Estado de Israel a pesar del conflicto con los árabes. Pero como dije ya hace un rato, a partir del 67, en donde el Estado de Israel pasa de ser un estado pequeño a la defensiva, débil, etcétera, para adquirir la imagen de un estado exitoso y muy fuerte militarmente hablando, porque en 6 días derrotó a todos estos ejércitos árabes y conquistó todos estos territorios, y bueno, viene el rechazo de la URSS. Entonces, como que se vuelve de nuevo a alimentar el sentimiento antijudío con estos elementos derivados de lo que ocurre en el Medio Oriente. Mit dem Wissen um das, was den Juden in Europa angetan wurde, wurden diese antisemitischen Gefühle versteckt, unterdrückt. Während der ersten Jahre des Bestehens des israelischen Staates wurde dieser, ob der Hindernisse, die bewältigt wurden, und auch wegen der landwirtschaftlichen Projekte, bewundert. 1967, als Israel aus der ständigen Defensive und der Position der Schwächeren austritt und durch den Sechstageskrieg das Image eines militärisch erfolgreichen Staates bekommt, die USSR die Beziehungen abbricht, tauchten wiederum die antisemitischen Argumentationsmuster auf. Entonces creo que más o menos esa ha sido la dinámica. Ahora no existen en México, como se dio en Argentina, estructuras llegadas del viejo mundo, como en el caso de los alemanes refugiados nazis que llegaron a Argentina y que en cierta forma se convierten en tierra fértil para producir más discurso antisemita o posturas antisemitas. En México no se dio este caso, que yo sepa, ¿sí? Pero de cualquier forma, como que ya el conflicto del Estado de Israel con el mundo árabe después del 67 hizo que las simpatías de la población se inclinaran a quien se percibe como víctima, ¿sí? Porque hay una especie de solidaridad entre los pueblos del tercer mundo. Se considera que los palestinos son víctimas, como los mexicanos han sido víctimas de grandes poderes, México de los Estados Unidos, los palestinos de Israel, y por lo tanto hay una identificación muy automática que además se refuerza mucho con el estereotipo viejo del judío como alguien, un ser desconfiable, un ser extraño, que tiene pecados históricos muy viejos, ¿sí? Como que se va complementando la imagen. En México gibt es im Unterschied etwa zu Argentinien keine nennenswerten Schriften, die dort von den Nazis nach dem Krieg verbreitet wurden und den Boden für antisemitische Haltungen und Aktionen düngten. In Mexiko kam es daher auch nicht zu einer vergleichbaren Dynamik. Nach 1967 kam es im Land zu einer breiten Solidarisierung mit jenen, die man als Opfer imaginierte. Die sogenannten Völker der Dritten Welt solidarisierten sich mit den Palästinensern, die für sie genauso Opfer der Israelis waren, wie etwa die Mexikaner Opfer der US-Amerikaner. Dieser Automatismus wird verstärkt durch das bereits vorhandene Bild des Juden als fremdes Wesen, dem man nicht traut, das historische Sünden abzubüßen hat, und so finden sich verschiedene Elemente zusammen. Das Interview mit Esther Schabott von Mary Kreuzer und Wolf-Dieter Vogel kann in unserer Printausgabe von Kontext 21, Heft Nummer 2-3 von 2003, welches als Schwerpunkt die Kritik an der Friedensbewegung hatte, nachgelesen werden. Im selben Heft erschien ein weiterer Artikel zum Thema Anti-Amerikanismus in Lateinamerika. Bei der Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass wir ohne Abos auch die Druckkosten nicht bestreiten können. In der Sommerausgabe von Kontext 21 übrigens mit dem Schwerpunkt Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Frauen als Opfer sexueller Gewalt im Nationalsozialismus, wird Esther Chabot das Porträt einer Jüdin und Holocaust-Überlebenden im mexikanischen Exil nachzeichnen. Also abonniert Kontext 21 jetzt. Ein kleiner Teil des zuerst erwähnten Artikels derselben Autoren wird in den noch verbleibenden Minuten vorgelesen werden. Der komplette Artikel aus Kontext 21, Heft 2 bis 3, 2003, kann über die Homepage bestellt werden. Der David der lateinamerikanischen Legende. Anti-Amerikanismus in Lateinamerika. Buenos Aires am 24. März 2003. Auf der Plaza de Mayo gedenken Menschen der Opfer der argentinischen Militärdiktatur. Am Vortag vor 27 Jahren hatten sich hohe Armeeangehörige an die Regierung des Staates geputscht. Mit Unterstützung der US-amerikanischen Regierung begann eine Zeit der brutalen Repression. Rund 30.000 mutmaßliche Oppositionelle wurden zwischen 1976 und 1983 ermordet oder verschwanden in den Kerkern der Militärs. Seither kämpft Hebe de Bonafini als eine der Madres de Plaza de Mayo für die Aufklärung dieser Verbrechen. Schließlich hat sie selbst 3 Kinder durch den Terror der Militärdiktatur verloren. Sie gilt als Ikone in diesem Kampf. Auch an jenem Märzsonntag ist sie auf den Beinen. Wie für viele steht für Bonafini der gerade begonnene Krieg der US-Regierung gegen den Irak im Vordergrund des Protests. Dieser Krieg gegen El Pueblo Iraquí, das irakische Volk, sei schlimmer als der Genozid der Nazis, meint die Argentinierin. In der Hand trägt sie eine Flagge des irakischen Staates, in dem zu diesem Zeitpunkt noch Saddam Hussein regiert, der allein bei den Aufständen im Jahr 1991 etwa 50.000 Oppositionelle hatte liquidieren lassen. Wo Freunde und Feinde der Völker der Welt stehen, darüber hat Hebe de Bonafini noch nie einen Zweifel gelassen. Auf die Anschläge vom 11. September köpfte sie eine Flasche Champagner. Mit ihren offenen Sympathien für die Anschläge in den USA steht die Madre nicht alleine. In El Salvador sprühten trotzkistische Studenten und Studentinnen Parolen, in denen sie den mutmaßlichen Hintermann des Attentats gleich zum Führer der Menschlichkeit erklären. Viva Osama Bin Laden, Líder de la Humanidad. Aus überfüllten Kleinbussen in Mexiko-Stadt dröhnten nach den Angriffen Parolen zu Ehren des Islamisten. Auf einem Konzert der linken Ska-Band Tijuana No erklärt deren Sänger seine Fans über die wahren Verantwortlichen für die Anschläge auf. Es sei kein Zufall, meint der Musiker, dass am 11. September keine Juden im New Yorker World Trade Center gewesen seien. Sind solche Reaktionen tatsächlich mehr als verständlich, wie der im mexikanischen Puebla lehrende Politikprofessor John Holloway meint? Angesichts der Rolle, die die USA in Lateinamerika gespielt hätten, sei es kaum überraschend, dass die Macht mit den USA gleichgesetzt und Anti-US-Amerikanismus zunehmend hoffähig werde, erklärt der Wissenschaftler, stellvertretend für die überwiegende Mehrheit linker Positionen. Dabei zählt Holloway nicht zu den antiimperialistischen Hardlinern unter den lateinamerikanischen Linksintellektuellen. Im Gegenteil, für seine Kritik an traditionellen Politikvorstellungen, die soziale Emanzipation mit Machtübernahme gleichsetzen, handelt er sich regelmäßig Ärger ein. Jedoch liegt zwischen der notwendigen Kritik am aggressiven Vorgehen von US-amerikanischen Regierungen oder Konzernen und dumpfem Anti-Amerikanismus ein weites Feld. Anstatt differenziert Herrschaftsverhältnisse anzugreifen, halten insbesondere Intellektuelle sowie linke Aktivistinnen und Aktivisten am manichäischen Weltbild antiimperialistischer Prägung fest. Hier das Pueblo, das immer und überall für die gerechte Sache kämpft, dort der Imperialist aus Washington, zu jeder Boshaftigkeit bereit, dient sie doch nur der seelenlosen Profitmaximierung. Da wird der gemeinsame Kampf des japanekischen und des palästinensischen Volkes beschworen, wo unter völlig verschiedenen sozialen und kulturellen Voraussetzungen für vollkommen unterschiedliche Ziele gerungen wird, ganz davon abgesehen, dass der Charakter des US-amerikanischen Einflusses in beiden Regionen nicht zu vergleichen ist. Trotzdem erklärte die guatemaltekische Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú allen Ernstes bei einer Antikriegsdemonstration am 15. Februar 2003 vor der US-Botschaft in Mexico City, während einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Botschaftswände unter Stop Baby Hitler rufen mit roten Farbbeuteln bewarfen, andere trotz der Hitze in solidarischen Intifada-Accessoires gewickelt applaudierten, nach dem Irak könnte Chiapas mit seinen Ölvorräten das Ziel von US geschossen sein. Warum der große Feind aus dem Norden ausgerechnet jene Region in Schutt und Asche legen soll, über deren Verwertung seit Jahren im Rahmen der Projekte Plan Puebla Panamá und Biokorridor Mesoamerica verhandelt wird, bleibt das Geheimnis, Menchus. Derzeit ist man zwar bei der in Washington ansässigen Interamerikanischen Entwicklungsbank darüber verärgert, dass die mexikanische Regierung trotz millionenschwerer Anleihen noch kein einziges Vorhaben des Plan Puebla Panamá umgesetzt hat. Als Kriegsgrund dürfte mexikanisches Verbindlichkeits- und Zeitverständnis allerdings kaum reichen. Zudem sind konservative Nichtregierungsorganisationen nicht erfolglos in ihren Bemühen, US-amerikanischen Pharmakonzernen den Zugang zu Bodenschätzen und biologischer Vielfalt zu verschaffen. Vila Moma dort riven si eti vila zakatalen talino le malino le malino le gerule deja vidja ludo mlado kravna ludo zele benes talino le malino malino malino malino le gergino le. Dass die zapatistische Befreiungsarmee EZLN einheimischen und internationalen Investoren ein Dorn im Auge ist, daran besteht kein Zweifel. Doch den wohl bedeutsamsten Vorstoß unter internationaler Beteiligung gegen die Guerilla hat nicht der böse Gringo zu verantworten. Nach Angaben des EZLN-Subkommandanten Marcos war es die sozialdemokratische Regierung des Spaniers, Felipe González, die den mexikanischen Kolleginnen und Kollegen Hilfe angeboten hatten. Schließlich hat man in Madrid ausreichend Erfahrung mit Terrorismusbekämpfung. Ungeachtet solcher Tatsachen gärt in Lateinamerika bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit eine Mischung aus nationalistischen und antisemitischen Ressentiments. Ihre Zutaten bestehen aus wild konstruierten Verschwörungen und kulturalistischen sowie vulgär-marxistischen Zuschreibungen. Der Hauptfeind materialisiert sich in den USA, ergänzt wird er durch den sogenannten kleinen Satan, Israel. Ob auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre oder auf Antikriegsdemonstrationen in Mexico City, nirgends fehlen die Plakate, T-Shirts oder Pamphlete, auf denen US-Präsident George W. Bush und Israels Regierungschef Ariel Sharon mit Hitler gleichgesetzt werden. Natürlich kann man von den vielen jugendlichen Demonstrantinnen und Demonstranten kaum erwarten, dass sie sich mit der Geschichte des deutschen Faschismus auseinandergesetzt haben. Für sie ist Hitler schlicht das Nonplusultra der Brutalität und ihr Vergleich folgerichtig Ausdruck radikaler Ablehnung der kapitalistischen Verhältnisse, die sie in Bush oder Sharon personifiziert sehen. Doch diese Haltung kommt nicht von ungefähr. Sie reproduziert den Diskurs derjenigen, von denen historische Genauigkeit und Analysefähigkeit einzuklagen wäre. Die professionellen linken Kommentatorinnen und Kommentatoren, die lateinamerikanische politische Debatten maßgeblich prägen, zum Beispiel im mexikanischen Blatt La Jornada, in der bedeutsamsten linken Tageszeitung Lateinamerikas, darf der US-Soziologe James Petras ständig und über Seiten hinweg darüber informieren, wie die sogenannten Architekten des Krieges aussehen. Zitat Petras: Zwei Schwarze, ein paar Anglosachsen, etliche Juden und ein Hispanoamerikaner. Sicher zählt der Antiimperialist Petras zu den Hardlinern. Ähnliche Haltungen finden sich jedoch auch in den Artikeln der meisten lateinamerikanischen Nachrichtenagenturen linker Prägung. Vergleiche etwa zwischen dem Warschauer Ghetto und den Zuständen nach dem israelischen Angriff auf das palästinensische Jenin sind weit verbreitet. Wen wundert es dann noch, dass Demonstranten und Demonstrantinnen in Mexico City immer wieder Juden raus aus Palästina fordern? Derlei Gedankengut ist zudem nicht auf die Linke beschränkt. In der bürgerlichen Tageszeitung Excelsior beschreibt beispielsweise Isidro Herrera Hernández den Irakkrieg als ein seit 1974 geplantes Projekt von extremistischen und weltbeherrschenden Gruppen rund um rechte US-Politiker, Juden und Militaristen. Diese heilige Kaste hat ihre Eier in den USA gelegt und die öffentliche Meinung mit ihrem Hass auf Muslime infiziert, um 3 Milliarden Menschen, in erster Reihe die islamischen Völker, mit Atombomben zu vernichten, so Herrera Hernández. Die Professorin und Kolumnistin Esther Chabot kann solche Texte kaum erleben. Die mexikanische Jüdin beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Faschismus in Lateinamerika. Seit 18 Jahren stellt man ihr in Excelsior als wöchentlich eine Kommentarspalte in den Leitzen zur Verfügung. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.